Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Heute reden wir über Spider-Man 2. Wann war es das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe? Bei mir war es ein bisschen her. Vor 3-4 Stunden. Heute irgendwann zerschnitten auf den ganzen Tag. Wisst ihr noch, wann ihr den zum allerersten Mal gesehen habt? Bei mir war es, glaube ich, Free-TV, soweit ich noch weiß. Ja, bei mir auch. Free-TV. War, glaube ich, Free-TV. Ich habe mir aber in Erinnerung gehabt, dass er eigentlich noch ganz gut war. Regie führte wie immer Sam Raimi. Die Darsteller sind wie immer Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Rosamund Harris, J.K. Simmons. Neu dazugekommen ist Alfred Molina, der man bekannt sein sollte und in Jäger des verlorenen Schatzes. Da war nämlich der Dude am Anfang, der Indy das Idol wegnehmen wollte. In Boogie Nights, in Mortem Owen Express, dem Original, in Maverick und in Deadly Do-Right. Furchtbarer Film, by the way. den ersten Auftritt hatte er als den Doc Ock und er hat seinen ersten Auftritt gehabt im Juli 1963 in Amazing Spider-Man 3. Da startet der Film auch direkt gleich mit Rückblick-Edits und sehr schönen Zeichnungen. Und startet auch direkt gleich mit der wohl dämlichsten Geschäftsidee der Welt: 29 Minuten für eine Pizza, ansonsten free. Ich habe in der Pizza-Service gearbeitet. Es gab Leute, kein Scheiß, die haben gesagt, nach einer Stunde so, ja, da ist die Pizza jetzt umsonst. Hä? Nein? Nein, du hast einen Kaufvertrag eingegangen? Du bist einen Kaufvertrag eingegangen? Nein. Ja, aber es ist doch immer so. Wo? Wir sind ja nicht in Amerika, Leute. Ja, anscheinend haben Leute gedacht, das ist, das funktioniert anscheinend so. Ja, ich fand generell das geil. Ja, du hast 8 Minuten, um irgendwie auf die andere Seite der Stadt zu kommen, sonst bist du gefeuert. Ja, ja, 42 Blocks in 7,5 Minuten. Jupp, er ist sowas von gefeuert. Und sein Chef, der Inder, hatte den deutschen Sprecher von Rajesh. Oh! Ist mir tatsächlich auch aufgefallen diesmal. Ja, die Effekte sind so viel besser, wo er durch die Stadt schwingt. Ja. Stell dir vor, da kommt er an, ich wette, die sind eiskalt und völlig zermatscht. Und dann das erste Meme des Films, Pizza Time. Nice! Das geht Spinnenbeben auf der Pizza. Aber da fängt er wieder an, J. Jonah Jameson. Oh, Boss, deine Frau hat ihr Checkbook verloren. Danke für die gute Nachricht. Ich liebe es. Endlich gute Nachricht. Danke für die gute Nachricht. Das ist so geil. Oh. So möchte ich auch mal sein, kurz vor der Rente. geschrieben, Peter, nimm die Sekretärin und scheiß auf MJ. Auch eine bekannte Schauspielerin, ja. Naja, er wird ja auch, aber Peter ist einfach dämlich und er ist treu doof, sagen wir es so. Ja. Meine Güte, ist die Sekretärin auch scharf auf ihn, das siehst du ja so. Ja, ja, übel. Mit ihr könnt ihr auch glücklich sein. Dr. Connors wird angeteased. Hallo Dr. Connors, aka The Lizard. Sehr cool. Ist leider nichts draus geworden, wie wir dann im dritten Teil erfahren werden. Aunt May ist die Beste. Ein Glück passiert dir nie was Schlimmes. Nein. die hat mehr als nur einen Schutzengel. Habt ihr direkt Tränen in den Augen gehabt, wo sie ihm zu seinem Geburtstag das Geld gegeben hat. Und wehe, du nimmst es nicht mit. Ja, oh Mann, das war so hart mit anzusehen. Ah, da ist sie wieder. MJ, die manipulative Bitch. da ist sie wieder. Ich könnte sagen, du hast ein kleines Problem mit MJ. Was? Erst macht sie ihn heiß und dann bricht sie ihm das Herz vor seiner Wohnung. What the fuck? That's life. Ja, Baby. Ach, ich habe übrigens einen Freund. Ja, ja, genau. Hey, Peter, komm, ich bin richtig heiß auf dich, aber ich habe einen Freund. Mach's gut. Fuck that bitch, Jesus Christ. Der Vermieter ist der Beste. Der Vermieter von seiner Wohnung ist der Beste. Miete? Oh, ich liebe diesen Kerl. Ich habe nur die 20 Dollar. Nimm die einfach weg. Nimm die Tochter, die ist so süß. Die ist so niedlich. Das ist so klischeehaft, aber dieser Vermieter ist so ein Klischee von typischen amerikanischen Filmen aus dieser Zeit. Es muss immer einen Vermieter geben, der geil auf die Miete ist. War ja schon bei Die Maske so. Ja. Das stimmt, ja. Kommst du ja nicht mit der Miete? Ah, es war halt so genial. Also die Tochter ist auch so süß. Nimm die Tochter, komm, die ist super. Die ist so knuffig. Vielleicht hättest du das mit der Miete dann auch erledigt, Peter. Richtig, er hat einen Schwiegersohn dazu gewonnen, hervorragend. Für die Wohnung wird er heute $1,500 in der Woche zahlen, vermutlich. Oh, hi Doc. Wie kann sich Harry eine Firma leisten? Machen das nicht Executed? Leute, die für ihn arbeiten? Ja, aber. Er hat ja trotzdem das Geld seines Vaters geerbt. Wie kann er nicht die Firma leiten? Wie kann er eine Firma leiten? Machen das nicht die Executives? Also die Leute, die in dem Büro hocken, wie wir gesehen haben in Teil 1? Das hat ja auch diese Leute, die sich einbilden, dass sie das können. Es gab ja im vorhergehenden Teil seinen Dad und es gibt dann die Leute an dem Tisch, die glauben, sie leiten die Firma, aber alles vom Chef abnicken lassen müssen. Und Harry ist jetzt der nickende Kopf, der Ja sagen muss, bevor die was tun. Und ja, der dann die Hälfte des Geldes rausschmeißt für ein Experiment, das zum Scheitern verurteilt ist. Ja, der die andere Hälfte rausschmeißt für, aber das kommt später erst, für Metall. Ja, ja. Um sich zu rächen. Das Schöne ist ja Science Babble, ne? Erstmal, ja, wir machen das hier und da wird das und das gemacht. Die so, Science Babble, die Tibli bleiben, alles klar, okay. Natürlich weiß ich, was ich mache. Ja, natürlich weiß ich, was ich mache. Es wird nicht schief gehen. Doc Ock hat so eine gute Chemistry mit seiner Frau. Ein Glück passiert dir nichts. Aber die Frau strahlt aber auch eine Wärme aus, meine Güte. Ja, ja, absolut. Mein Gott. Der Anzug in der Waschmaschine war super, dass er dem. Das ist mir erst klar geworden, stimmt, der muss den Anzug auch mal waschen, weil der muss ja schmitzen da drin wie Sau. Dass die Pfeife mit seinen weißen T-Shirts und Socken waschen muss. Das stimmt, ja. Man merkt halt, Tante Maid wäscht immer. Ja, cooler Stunt mit dem, wo Peter über dieses Auto springt. Cooler Stunt. Also, wow, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Ich habe immer meinen Brokkoli gegessen. Das sagt meine Mom auch immer. Ich liebe diese Stelle. Vor allem, da macht er sich fertig. Und dann sagt er, alles klar, ich fahre zur manipulativen Bitch und schaue mir ihren Scheiß an. Kein Stress, mache ich auf jeden Fall. Und dann, hier kommen halt wieder die Verbrecher dazwischen. Gott sei Dank. Stell dir mal vor, die wären nicht dazwischen gekommen. Und da kam auch die beste Version vom Theme-Song. Spider-Man. Die random Frau mit der... Spider-Man. Bruce Campbell mit seinem besten Auftritt eigentlich. Ja, Mann, der Kartenabreißer. Wo er da steht, klasse. Die Schuhe zu machen, die Krawatte zurechtdrücken. Kann ich Ihnen helfen? So groß ist es. Kann ich Ihnen denn helfen? Ja, ich muss da rein. Geht nicht. Das war super. Eine seiner besten Rollen überhaupt. Der Sturz war heftig, wo er seine Kräfte verliert. Ich so, oh Gott. Ja, das hat wehgetan, ja. Ja, ein Glück ist er, hat er super Kräfte. Aber verwundert auch nicht, dass er seine Kräfte da einbüßt, so hart wie er am Leben in dem Moment zweifelt. Ja. Dass alles, was er tut, überhaupt richtig ist und einen Sinn macht. Netze alle, also Fahrstuhl. Und in diesem Fahrstuhl stand, ich hab mich gefragt, wer ist dieser Typ? Der Typ heißt Hal Sparks. Der ist anscheinend ein Komiker und Schauspieler. Und das, was die da geredet haben, war ein Take. Die haben 25 Takes gedreht. Und das war der beste, den sie gehabt haben? Ehrlich? Ich möchte nicht wissen, wie die anderen sind. Schöner Anzug. Ja, danke. Hab ich selbst gemacht. Der knallt ein bisschen im Schritt. Was ist das für ein dämlicher Joke, Alter? Boah. Tja, das ist nach 25 Takes das Beste, was rauskommt. Das ist ja, scheint so es kein guter Comedian zu sein. Und dann ist er extrem depressiv, läuft durch die Gasse und sieht 1 Million Plakate von derselben Tussi. Wer hat das denn? Du musst die Dinger in der Stadt verteilen. Alles klar. Stadt heißt eine Wand. Also Moment, da wird wahrscheinlich irgendein Student oder Teenie dran gewesen sein. Hey, kannst du mal die Flyer für mich verteilen? Ja, klar, macht $50. $50 einkassiert und sind in der Nebengasse verschwinden lassen. Ja, ohne Witz. Oder Jay Jonah hat jemanden bezahlt, damit er die aufhängt. Wenn er das wirklich getan hat, will ich noch mehr so werden wie Jay Jonah Jameson. Vor allem er entschuldigt sich bei ihr. Fuck off, du Bitch. Jesus Christ. Ah, dann kommen wir zu coole Robo-Arme und überhaupt nicht gruselig. Die Arme sind bis heute gruselig, finde ich. Ich finde die cool. Also jetzt mal ehrlich, Jungs. Wer von euch hätte nicht gern solche Robo-Arme? Ich, weil die mir zu gruselig sind. Überlegt alles mal, klar, wie viel ihr zocken mich könntet. Alles klar, nun lasst mich ein neues Atom in meiner Wohnung kreieren. Nothing will go wrong. Oh no, something got very, very wrong. Ah, tschüss, Ottos Frau, terrible way to go. Ja, das ist halt so. von Glassplittern zerstochen. Und dann rettet Spider-Man dann seinen besten Freund. Das ändert gar nichts. Es ändert gar nichts, dass du mich gerettet hast. Er hat ihn das Leben gerettet. Er hat mich angefasst. Du hast mir das Leben gerettet, hättest du mich nicht auch retten können, ohne mich dabei anzufassen. Da kommt das zweite großartige Nien. I'm ruined. All I have nothing left except Spider-Man. Das ist super. Wo Spider-Man noch das erste Game so groß war, also wenn du keinen Platz mehr auf der Platte hast, I have nothing left except Spider-Man. beste Horrorszene in einem Nicht-Horrorfilm, die armen Ärzte in dem Krankenhaus. Du hast gemerkt, Sam Raimi, da kommen die alten Horror-Tropes wieder durch. Das war schon arg gruselig, ja. Das kommen die alten Horror-Tropes wieder durch. Der Kerl ist ja berühmt für die Evil Dead-Filme und so weiter. Ja, deshalb auch hat der Arzt dann auch eine Kettensäge. ja, das ist so ein geiler Gag gewesen. Wo ich dachte, woher kommt die Kettensäge? Ah, Moment, stimmt. Ich glaube, eine Knochensäge sieht eigentlich anders aus. Ja. Und kein Tropfen Blut weit und breit. Ach, schön. Und dann das gute Darth Vader Know. Die Arme an der Seite. Ich fand das super. No! Das ist klasse. Alfred Molinas Workout Routine. Da war er richtig fit. Gebe ich zu. Ja. Er war halt stämmig, aber fit. Ja, das war so einer, der den Kneipenschlägerei mal durchaus eins auf die Nase geben kann. Mit dem willst du dich nicht anlegen, obwohl er stämmig ist. Ja. Wie nennen wir ihn? Dr. Octopus? Nein. Captain Calamari? Nein. Science Squid? Gibt's schon. Dr. Strange? Nein. Dr. Strange, ja, ist gut, aber gibt's schon. Aber gibt's schon. So, Dr. Strange Drop, nice. Nein, wir nennen die Dr. Octopus. Ja, gute Idee, Sir. Oh Gott, ich liebe ihn. Dann der wohl beste Charakter wird von ihm eingeführt. My son, the astronaut. Er hat keinen Namen. Sag nur, my son, the astronaut. What? Okay. Wieso braucht dein Sohn der Astronaut? Sein Sohn hat einen Beruf und das reicht. Das ist sein Name. Mein Sohn der Astronaut. Ja, der heißt mein Sohn so, der Astronaut. Das ist mein wie Sohn der Astronaut James. Stell dir mal vor, wie der Sohn seine Freundin vorstellt zu Hause. Guck mal, das ist mein Vater. Der Besitzer von... Oh Gott, wie heißt Daily er? Bugle. Daily Bugle, danke. Da werden keine Namen genannt in dieser Familie. Ja. Die heißen alle JJJ. Seine Frau muss sie bestimmt auch JJJ nennen. Du, J. Jonah Jameson. Ja, Schatz, wir nennen ihn meinen Sohn der Astronaut. Warum? Okay. Und was soll er später mal werden, Rennfahrer? Ja. Da ist auch wieder die Lache drin. Es ist super. Hier, können Sie mich dann im Voraus bezahlen und dass ein Meme für die Ewigkeit wird geboren. You serious? Liebe es. Aber sie mutig, ist gekauft. Ja. Weird, dass er mit den Armen redet. Ja, das ist immer so, dass er mit den Armen, mit den Greifarmen redet, ist ein bisschen strange auf jeden Fall. Also damals war das strange, aber jetzt überleg mal, was in letzter Zeit mit KI alles passiert. Gib dem mal noch 50 Jahre. Ja. Mad Scientist for the win. Oh, der Typ von Community. Ist euch jetzt aufgefallen, dieser Bankmanager? Ja. Der ist bei Community. Aber wir kriegen noch den Toaster. Aber Aunt May wollte den Toaster, habe ich gesagt. Oh. Ich liebe diese Bankszene. Es hat mir das Herz zerrissen, als sie gesagt haben, die kriegen den Toaster nicht. Hallo? Vor allem, wie scheißegal dem das auch ist. Ja, wenn Doc Ock kommt, das Herz zerrissen. Wie dieser Bankangestellte mit Tante May über Peter redet. Ja. Am besten fand ich Gold Coins. Wo sind wir hier in dem Videogame? Ja, aber welche Bank hat sich, Gold Coins? Anders erklärt sich's nicht, warum du eine Bank überhaupt überfallen willst. Wenn da kein Gold drin ist, was willst du? Geld, ja. Aber ganz ehrlich, so was willst du bei Geld mit nummerierten Scheinen, die ungültig werden, sobald du die Bank verlässt? Das sind ja die besten Szenen mit Aunt May, wo der Typ versucht, einen Goldcoin zu nehmen. Sie haut ihn so auf der Hand. Super. Und genau der Typ, der vorher noch gesagt hat, zu Peter, was für ein Feigling der Enkel ist. Ja. Oh, ich habe ihn gehasst dafür, ich hätte ihm einfach eine reindonnern können. Oh, der war halt auch zum Hassen, der Typ. Nice Action. Oh nein, nicht Aunt May, wo Aunt May entführt hat. Oh, dieses Stanley. Auf und Ab. Cameo, Stanley, Cameo, Stanley to the rescue. Ja. Man hat ihn wieder nur ganz kurz gesehen, wo er jemanden ganz kurz gerettet hat. Oh, nice. Ja, genau. PS2 Quicktime Action, wo er dem Scheiß ausweicht. Das war so geil. Naja. Das sah wirklich so aus. Und das Tante May sich da oben noch mit ihrem Regenschirm festhält. Stärkster Regenschirm ever. Stärkste Tante ever. Wie lange die das sich sowieso da festhält. Ja. Und dann schreit sie Hilfe und es tut mir leid, einfach nur, weil wir vor kurzem erst über einen anderen Film gesprochen haben. Ich habe einen Lachkrampf gekriegt, als Peter einfach sagte, ich komme. Hilfe! Ich komme. Lachflash. Ja. Yeah. Aunt May und Aunt May, the action hero we need. Ohne Witz, wie sie Peter rettet, weil sie ihn haut mit dem Regenschirm. Großartig. Aunt May ist der beste sie hat halt Superhero. Sie hat halt in dem Sinne keine Angst. Ja. Yeah. Die ist nicht wie MJ, die ganze Zeit hilflos da nur am Rumschreien ist. Sie ist aber MJ ist halt eine Bitch. Was ich bei dieser Szene, wo sie dieses Gebäude hochgeklettert sind, so klischeehaft fand und mir ein echtes Schmunzeln unterdrücken musste, als Doc Ock hochklettert und diese Blondine, die Klischee-Blondine aus dem Horrorfilm, also ich bin ja nicht für Klischees, aber das hat sich nach Horrorfilm angefühlt. Sie telefoniert, warte mal einen Moment, geht vom Telefon weg, Doc Ock kommt hoch, sie rennt in die Kamera und schreit direkt in die Kamera. Ja, ja. Es hat nur noch der Killer im Hintergrund gefehlt. Aunt May is the action hero we all need, das stimmt, ja. Und dann lernen wir ihn kennen. Er heißt übrigens Captain John Jameson. Heißt der Typ, wo Peter die beiden sieht, Captain John Jameson und die Bitch. Der Astronaut, meinst du? Ja, genau, richtig. Das ist übrigens in den Comics der Mann von She-Hulk. Und auch bekannt als Man-Wolf. Der Kerl wird irgendwann zu einem kein Werwolf, nicht sondern Man-Wolf. Nicht in diesem erzählen. Universum. Aber nicht JJ. Nicht in diesem Universum. Natürlich JJ. Oh ja, wo sie ihm schlechtes Gewissen macht. Da habe ich geschrieben, fuck you MJ. Niemand interessiert sich für dein dämliches Stück. Ja, nicht aber alles dreht sich um dich. Vor allem, wie schlimm willst du, dass es Peter geht? Wie? Peter geht? Weißt du, ja, weil fuck so, Peter's life. Ja, so die Frau seines Lebens hat sich gerade so, ja, sie hat übrigens meinen Heiratsantrag angenommen. Wie lange kennt ihr den nochmal? Eine Woche? Ja, ja. Und da fühlt er sich schon scheiße und muss daran erinnert werden, dass er eigentlich Fotos machen muss. Und dann kommt sein bester Freund und blufft ihn nur an. Wir sind doch keine Freunde, du und Spider-Man, fass mich nicht an. Und dann schlägt er ihn auch noch vor den versammelten Gästen. Ja. Und Peter steht da nur noch da, was habe ich jetzt eigentlich noch? Ist doch kein Wunder, dass er seine Kräfte verliert. Ja. Ja. Aber, aber nachher bringt er den Satz, den er dort schon hätte bringen sollen. Den habe ich mir für später notiert, wenn er dann nochmal vor Harry liegt. Ja, das stimmt. Ja, lass den Anzug einfach liegen, ist okay. Ist einfach da liegen, passt schon, kein Problem, wird ja niemand finden. Und da gibt es diese bescheuerte Szene. Ich habe immer gedacht, die kommt am Ende des Films. Die kam nicht am Ende des Films. Er hat sich herausgestellt, das ist eine rausgeschnittene Szene, wo Jonah den scheiß Anzug anhat, auf seinem Tisch rumspringt, piu, piu, piu, piu, macht. Das ist eine rausgeschnittene Szene. Ich dachte, die kam am Ende des Films. Kam sie nicht, komischerweise. Die Szene war bei mir gar nicht drin. Nee, die war eine rausgeschnittene Szene. Die habe ich, weil ich im Kopf hatte, Moment mal, da fehlt auch die Szene nach dem Abspann, die war nicht dabei. Ach, hast du sie extra gegoogelt dann? Ich habe sie extra gegoogelt dann, ja, richtig. Peter ist echt nicht gut als Peter. Er versucht ja irgendwie sein Leben auf die Reise zu kriegen als Peter. Nope, keine Chance. Er ist ein Pechvogel. Aber ganz ehrlich, so lange wie der sein Leben schon mit Füßen getreten hat, da braucht er mehr als eine Woche Versuch, wieder Peter zu sein, um überhaupt in sein Leben anzukommen. Ja. Und trotz dessen, dass sie ihn abschmiert, dass sie ihn psychisch fertig macht, simpt er für MJ. Mein Gott, Peter, such dir jemand anders, bitte. Ah. Na, Überfall am helllichten Tag, normal für New York. Oh, wo mir auch das Herz gebrochen hat, wo Aunt May gesteht, dass er für den Tod schuld ist von Onkel Ben. Von Onkel Ben. Und als sie aufsteht, I ask you, Aunt May, I have to say, fuck you, Peter, und geht. Wortlos. Das ist harter Tobak. Ja. Und dann hat oh ja, stimmt, Bock wir haben ja noch Doc Ock im Film. hatte kein Bock mehr auf Spider-Man und dann Raindrops keep falling down the hill. Falling on my head, raindrops are falling on my head. Oh ja, stimmt, wir haben ja noch Doc Ock in dem Film. Mach's gut, Doc. Peter der Held. Was ein mieser Feuerwehrmann. Jemand hat es nicht geschafft. Danke. Genau das möchte derjenige hören, der fast dabei draufgegangen ist, während er ein Kind gerettet hat aus dem brennenden Haus. Du Arsch. Aber du weißt doch, solange du nicht alles schaffst, bist du immer der, der es nicht geschafft hat. Ja. Und wenn du alles schaffst, dann heißt es, ja, nächstes Mal hätte es schneller gehen können, ja? Oh, Peters Nachbarin ist so viel besser als MJ, habe ich geschrieben. Wie sie sich um ihn kümmert. So, oder um willst du ein um Stück Kuchen? Willst du noch ein bisschen Milch dazu? Willst du ein paar Kekse? So, oh, wie sie ihm einfach die Miete sparen könnte. Da ist auch diese Mode von Anfang der 2000er, diese High-Waist-Hose, wo trotzdem ihr halber Bauch rausschaut. Ja, super. Also am Outfit könnte man ein bisschen was machen, dann, aber holy moly, dann könnte sich, glaube ich, keiner mehr halten. Oh, sie ist einfach nur süß. Sie ist ja, so schon süß, aber jetzt stell dir mal vor, du packst sie noch dann in süß würde, und sexy. Ja, sie würde sich halt zurecht machen. Mhm. Ich meine, komm, heirate sie, ihr beiden könnt, der Typ hat einen neuen Schwiegersohn, ihr könnt das Gebäude herrichten, verdient einen Haufen Geld, let's go! Alles wäre super, aber nein! Und du hast einen geregelten Peter-Tagesablauf, in dem du an jede Tür klopfst, wo ist die Miete? Wo ist die Miete? Ich würde es auch vorher in den Restroom gehen, wenn er dran klopft und der Vermieter geht einfach rein. Super. Miete? Nee, mach die Tür wieder zu. Dann dachte das Gespräch mit Aunt May war auch super. Ich so, ja, Aunt May knows. Nee, was ich so schlimm daran an der Szene finde, wo sie ihm die Rede hält, jeder kann ein Held sein, bla bla bla. Ich habe Stan Lee gehört. Ich habe nur Stan Lee gehört, nicht Tante May. Ich habe auch nur Stan Lee gehört, richtig. Und habe deshalb Tränen in den Augen gehabt, weil ich die ganze Zeit nur an Stan Lee denken musste. Ach, der gute Stan. In jedem steckt ein Held und jeder hat den Mut und man muss so das und denkt so, Alter, das ist 1:1 Stan Lee. Das ist 1:1 Stan Lee, richtig, ja, das stimmt. I'm back! Oh, my back! Ich bin zurück! Ich bin im Arsch! Auf Englisch halt, I'm back! My back! Sehr schön wird er dann auch wieder aufgegriffen, ganz spät in dem späteren Spider-Man-Film wird das nochmal aufgegriffen, was ich sehr cool finde. Peter is a big jerk and you are a bitch. Wir sind ein bisschen zu sehr bei dem Part gesprungen, wo er halt gar nicht Spider-Man ist, finde ich. Nein, da habe ich ja gesagt, Peter ist nicht leicht, Peter ist echt nicht gut im Peter sein. Er hat ja nur Unglück. Warum? Er war wieder ein guter Schüler, er hat auch so alles gut, er hat halt nur mit MJ nichts im Griff, sonst geht's ihm ja gut. Er hat eigentlich wieder alles im Griff. Es ist halt nur, dass er halt ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn die Polizei an ihm vorbeifährt. Weil das ist klar, weil er weiß ja, dass er die Fähigkeiten hat und die Leute schützen müsste. Das ist immer nur diesen aufgeweichten Hotdog reinbeißt und weiterläuft. Wo ich immer noch sage, da ist kein, das, was ist das? Was ist das, ein Schwamm? Das ist American-Style Hotdog. Ja, die müssen so weich sein, ohne Spaß. Absolut widerlich einfach. Das ist aber nur so. Du wirst in Deutschland so nicht geben, da brauchst du ein crunchiges Brot. Ja, das ist ein Zuckerbrot, aber was immer das ist. Der beißt rein und läuft weiter. Das ist irr. Ja, aber was ich versucht zusammenzubauen. Wo ihm das Lied lief und er so. Raindrops are falling on my head. Ja. Und jetzt ist es so, Dr. Connors, hey, sie sind wieder geil. Hey, sind wir richtig cool. Yay, let's make the wizard. The lizard. No? Okay. Und dann schafft er es auf einmal pünktlich zu ihrer Aufführung. Ja. Nur plötzlich ist er trotzdem simpt er wieder für sie. Und ich denke so, Peter, bitte. Werd vernünftig. Peter, halt dein Ding-Dong im Griff und denk mal mit dem Kopf. Ja, hat er ja. Deswegen ist er auch wieder schlau gewesen. Nur halt, naja, nicht ganz. Naja, irgendwann hat aber der Kopf wieder aufgehört zu denken, als er MJ gesehen hat. Ja. Sie macht es aber auch mit Absicht. Das ist das Schlimme. Ja. Dann hast du das Restaurant-Ding, wo sie miteinander reden. Und da kommt diese geniale Szene mit diesem genialen Auto, wo du einfach nur siehst, dieses, gleich passiert was Schlimmes. Ja, da wo sie seine Spider-Senses halt getingelt haben. Ja, so cool, als dieses Auto durch diese Scheibe kracht. Ich finde generell, wie die Spidey-Senses da dargestellt werden, richtig gut. Dass er auf einmal alles nur noch in Zeitlupe wahrnimmt. Das ist richtig gut. Das war richtig geil gemacht, ja. Hurra, MJ ist weg, habe ich gesagt. Wo er es entführt hat. Aber nicht lang. Leider nein. Ja, bei der Kussszene vorher, hey, der küsst mich ja gar nicht wie Spider-Man, also finde ich ihn doch doof. Ja, richtig, mein Gott. Furchtbar. Und dann kam Jane und James hatte ja diesen Anzug bei sich in der Wohnung, Quatsch, im Büro hängen. Wie auch immer er den so schnell geklaut hat, fand ich auch sehr gut. Nee, der hat den ja nicht geklaut, der ist ja von einem Mülltypen ihm gebracht worden, hat er im Müll gefunden. Ja, aber Peter hat ihn ja wieder zurückgeklaut. Ja, durch weil das er ihn ganz schnell Fenster. Wieder gebraucht hat. Ganz schnell wieder gebraucht offen. Hat. So, und dann hat er diese Nachricht hinterlassen. I'm back. Also, ja, er war der Held, den wir alle gebraucht haben. Ich habe es nur nicht ansehen wollen. Er war ein geiler Terrorist. Wir müssen sofort ein verdammter Dieb. Ein Verbrecher. Und so schön den Hate wieder angeschürt. Ja, wirklich so von einer Sekunde. Ja, er war ein großer Held. Er war der Einzige, der Dr. Octopus hatte. Er war ein Jeep! Cooler Fight mit Doc auf der U-Bahn. Ja. Ist die beste Szene im ganzen Film. Die ganze Szene mit der Bahn ist super. Sehr, sehr gut. Warum hat die Bahn einen Hypergeschwindigkeitsmodus? Das ist eigentlich eine gute Frage. Die bessere Frage finde ich, wieso hat keine unserer Bahn einen Hypergeschwindigkeitsmodus? Ja, das stimmt. Ja. Ich finde das geil. Ja, oh nein, die Steuerung ist kaputt. Anstatt die Bahn ausgeht, fährt sie in achtfacher Geschwindigkeit Richtung Ende. Ich finde es halt so schön, wie er erst versucht, mit den Füßen das Ding aufzuhalten. Ja, Und dann dieses Arschloch von Zugführer. Was Besseres fällt dir nicht ein? Ich werde dich angeguckt. Weißt du was? Mach selber. Tschüss. Ich rette die Überlebenden. Bye, bye. Bei diesem Satz hätte ich mir einen Deadpool gewünscht. Ja, eigentlich schon. Ja, dann hält er das Ding mit all seiner Macht an, ja, und dann diese schöne Szene, wie sie ihn dann reinziehen, ja, da bleibt eigentlich kein Auge trocken, das ist richtig schön gemacht. He's just a kid, der ist 34, aber gut, okay. Ja, aber er soll ja, ich glaube, 18 oder 19 sein. Soll 18, 19 sein, ja, mit dem Bart. Nachdem er ja im ersten Teil noch in der Schule ist. Ich wollte gerade sagen, er ist ja ein Freshman an der Uni. Der ist ja, wie gesagt, der ist ja höchstens 19 oder so, soll er sein. Aber er ist nur ein Junge, das habe ich schon damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Moment, bei Tobey Maguire sieht zwar jung aus, aber so jung nur auch wieder nicht. Nee. Die bessere You Mess With Us, You Mess With New York Szene. Die beste, das ist so, da kam ich mit mir, und so, okay. Und da war Big Pussy auf dem Weg zum Boss von den Sopranos. einer der Typen ist halt der Schauspieler, der dabei war bei den Sopranos. Ich dachte mir so, ist er auf dem Weg zu Tony und sagt ihnen jetzt, wer Spider-Man ist? Sind die im selben Universum? Sopranos und Spider-Man selbst Universum? Ich finde es halt so lustig, dass wirklich niemand dann auch sagt, wer er ist. Nee. Wirklich keiner in diesem Zug. Und das ist das Unrealistischste eigentlich im ganzen Film. Wie hat Harry nochmal rausgekriegt, dass er es ist? Ich hab's vergessen. Das kommt Doc Ock hat ihn gefangen genommen. Stimmt. Der hat ihn jetzt, das kommt genau jetzt. Das kommt jetzt. Jetzt wird er richtig hart fertig gemacht. Genau. Hier, nimm deinen. Hier hast du dein Dude, gib mir mein Metall. Alles klar, tschüss. Und dann nimmt er mir die Maske ab. Und dann sieht er, dass es Peter ist. Und dann kommt der Geistessatz, der einzige Satz, den ich mir sogar mitnotiert habe: Peter, du hast meinen Vater getötet. Es geht hier um was Größeres als dich und mich, Harry. Das, wenn er vorher gesagt hätte. Als er die Fotos für MJ machen sollte und alles. Und Harry ihn angeblafft hat. Oh, da hat er endlich mal seinen Mann gestanden. Ja, aber auch nur um MJ zu retten. Ja. Nur auch um die dämliche Bitch. Ich meine natürlich MJ zu retten. Ihr musstet mir jetzt den Hype aus dieser Heldenszene nehmen. Es geht um etwas Größeres als dich und mich. Es geht um MJ! Otto Senses, habe ich dann geschrieben. Octosenses. Spider-Man! Wo weißt du, dass ich hier bin? Hier hat eigentlich nur so ein James-Bond-Stuhl gefehlt, dass er sich langsam dann zu ihm. Ja! Spider-Man, ich habe auf Sie gewartet. Und so ein seiner Tentakelstreiche zu Spider-Man. Ich habe auf dich gewartet. Tatsächlich, ja. Die Tentakel können sich gegenseitig streicheln. Ja, yep, MJ useless as ever, als er versucht, den anzugreifen und K.O. gehauen wurde. Ja, weißt du, er hat zweimal zu ihr gesagt, jetzt lauf weg, und sie läuft nicht weg. Nein. Lauf. Peter, lauf. MJ wird danach doch mehr simpen. Jetzt weiß ich, dass du Spider-Man bist. Lauf! Peter, es gab so viele Warnsignale. Das ist eine Psychopathenschlampe, glaub mir. Ja, es, also da gibt es so viele Warnsignale. Du sagst, lauf weg, sie läuft hin. Ne, absolut. Wobei ich sagen muss, der, es war kein besonders guter Fight, aber es war irgendwie kein Fight. Nee, nein, da das war die, die U-Bahn-Ding besser. Ja, weil, ja, das Problem ist, dass die ersten beiden Male, wo er ja gegen Doc Ock gekämpft hat, war er nicht zu 100% bei seinen Kräften. Ja. Und jetzt, ist er wieder, jetzt ist er ja wieder voll da. Und wenn Spider-Man bei vollen Kräften ist, kann er den alten Mann, so fit wie er ist, trotzdem verprügeln. Ja, und dann... Das ist halt der Unterschied. Diesmal konnte er ja die Tentakel einfach abblocken und ihn aufs Maul hauen. Und wieder die Tentakel abblocken und ihn wieder aufs Maul hauen. Ist irgendwie kein echter Fight, aber dennoch gut gewesen. Das ist ja das, was ich meine. Das ist halt so, wenn du... Wenn das so beabsichtigt war, finde ich es richtig gut. Dass im ersten Fight muss er einstecken, weil ja immer wieder die Netze nicht funktionieren. Ja. Mit Tante May. Im zweiten Kampf kann ihn schon mehr Paroli bieten. Um den dritten ist er ihm halt überlegen, weil er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Richtig. Nicht seiner geistigen, weil er immer noch Sim für MJ, aber richtig. Ja, aber ich denke einfach mal, dass das von Sam Raimi schon so beabsichtigt war. Ja, ich glaube auch. Aber trotzdem wäre so ein größerer Endkampf wäre noch geiler gewesen. Aber gut, okay, das, was ihr gekriegt habt. Ja, wir sind auch von späterem Marvel ein bisschen verwirrt, was das Spektakel im Finale angeht. Ja, schon. Ja. Weil an sich ist es ein wirklich gutes Finale, finde ich. Und dann haben wir wieder das wieder eins der Memes, die vorkommen. Drowned in the River. wo halt kurz zur Besinnung kommt und dann sagt, ja, dann die einzige Möglichkeit, die wir haben, die Stadt zu retten, ist dieses riesengroße Atom, was ich gebaut habe, was auch immer der Sinn dahinter war, dass wir das Ganze jetzt im Meer versenken. Endlose Energie, es endlose ist ja wie eine kleine Sonne. Ja, er wollte damit eine kleine Sonne, die dann für immer die Stadt mit Energie versorgt. Ja, und er wollte dann dass dafür Zeit immer das Energieproblem gelöst ist. Ja. Tja, und dann kam wieder der Amerikaner in ihn durch, versenk's einfach. Die Leute müssen normal bezahlen mit Kohle und Gas. Ja, dann wird MJ, dann fällt doch das Ding fast auf MJ und dann muss er, dann hält der das Ding weg und sie steht halt nicht auf. Ja. Warum auch? Spider-Man arbeitet schon für sie. Die kann nicht laufen, sie hat Peter ohne Maske gesehen. Shit. Oh. Sie ist immer noch in Schockstarre. Mein Spider-Man ist dieser Peter. Ja, dann ist sie dann später aus irgendeinem Grund in dem Riesennetz. Ja. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ist das nicht romantisch? Total. Vor allem, wie er, wirklich im wahrsten Sinne wie eine Spinne dann auf sie zugekrabbelt kommt, das fand ich nicht so romantisch. Naja, ich muss sagen, ich fand zumindest die Metapher dahinter sehr, sehr eindeutig. Jo, ja. Er hat sie jetzt endlich gefangen und jetzt ist sie in seinem Netz. Und jetzt wird sie was Spinnen halt zu tun. Ja, gebissen, ausgesaugt und getötet. So wie das normale Spinnen halt macht. Ja, und dann lässt er sie an den Einfaden runter. Und haut erstmal ab. Und währenddessen ist Harry wahnsinnig geworden, weil er dran sitzt mit dem Dolch und urplötzlich hat er Wahnvorstellungen von Willem. Aber hey, besser kannst du nicht Green Goblin werden, als wahnsinnig zu werden. Ja, das stimmt allerdings. Ja, aber wo kommt diese Schizophrenie her, dass sein Vater auf einmal auftaucht? Weil er gesehen hat, wie sein bester Freund. Ja, richtig. Und deswegen ist er jetzt schizophren, wahnsinnig. Und hat den Secret Hideout gefunden und initiiert sich den grünen Chat. Aber hätte man das Secret Hideout nicht irgendwie cleverer finden können, als die Wahnvorstellung kann er ja haben, aber natürlich kommt die Wahnvorstellung genau da, wo er den Dolch drauf werfen muss. Ja. Zufälle gibt's. Ja, das ist für mich doch ein bisschen zu plot-convenient, ehrlich gesagt. Es stört mich nicht weiter, aber das hätte man einen kleinen Hauch eleganter noch lösen können. Ja, aber es wird im dritten Teil noch schlimmer. Ja. Erinnere dich an den Butler, meine Fresse, aber da kommen wir noch. Ja, da kommen wir beim nächsten Ding dazu. Ja. Freue ich mich da schon drauf. Dann haben wir Mary Jane Stoneface, weil sie will nicht heiraten, rennt vor der wohl teuersten Hochzeit der Stadt weg. Das ist so. call den und den. Er ruft ihn und den an. Den Caterer, warum? Sag ihm, er soll den Kaviar nicht öffnen. Das ist das Einzige, was ihn interessiert. Das ist so großartig. Es ist so gut. Tell them not to open the Kaviar. Vor allem, die läuft dann durch die ganze Stadt in diesem Scheißkleid. Ja, da sind dann noch diese John Woo Gedächtnistauben. Ja, wo sie geschrieben, da rennt sie, die Psychopathin. Wo zur Hölle weiß sie, wo er wohnt? Vor allem, dann steht sie in seiner Tür und er hat sie nicht bemerkt. Willst du mich verarschen? Ja, ich habe ihr gesagt, ich sag, ihr habt Psychopathenbraut. Die klebt dir die Eier an die Schenkel, wenn du nicht aufpasst. Und da küsst sie sich und sofort gehen die Sirenen los. Go get him, Tiger. Lauf, Peter, lauf, lauf, um Himmels Willen, renn weg. Ja, Hauptsache, sie hat noch ihren Catchphrase bekommen, ja? Go get him, Tiger. Random PS2-Helikopter? What? Hey, wir müssen, er schwingt durch die Stadt, wir müssen die Stadt lebendiger machen. Ich hab's. Wir rennen dann einfach zwei PlayStation 2 Helikopter. Perfekt. Sehr gut. Das war... Darf ich auch mal kurz anmerken, dass dann der Abspann kommt und der aus irgendeinem Grund nur 4 Minuten geht? Ja, mit einem sehr weirden Popsong zwischendrin. Ugh. Ja, ja. Aber es sind nur 4 Minuten. Ich bin von Marvel inzwischen anderes gewöhnt. Ja, ungefähr 30 Minuten und dann 18 Minuten Abspann noch eine Szene. Ja. Oder so ähnlich. Das war Spider-Man 2. Ich finde, er ist heute immer noch okay. Finde ich ein bisschen wenig Doc Ock, meines Erachtens. Gute Character Development bei Peter, was er denn da komplett aus dem Fenster geschmissen haben, genauso wie eigentlich alles andere. Und dennoch für den Sam Raimi Spider-Man hält sich der zweite immer noch gut. Der erste ist nostalgischer, kannst du tatsächlich sagen, finde ich, mittlerweile. Aber der zweite ist immer noch gut. Er hat die beste Version von Doc Ock, finde ich. Was sagt ihr? Mit Abstand, hast du schon recht. Ich finde, das ist der beste Film der drei Teile ist. Ich mag halt einfach, dass wir direkt als Spider-Man starten und nicht erstmal eine halbe Stunde warten müssen, bis er von der blöden Spinne gebissen wird. Wir wissen sowieso, dass er von der Spinne gebissen wird. Das ist so ein bisschen kein wie Tutorial, wenn direkt Gameplay. Ja, ja, das ist wie bei Batman. Das ist wir müssen nicht erklären kommen, dass seine Eltern abgeknallt wurden. Das wissen wir doch. Ja, wir müssen erst die Perlen nochmal fallen sehen. Ja, richtig, richtig. Und dasselbe ist halt hier mit der. Er ist halt schon Spider-Man und alles ist gut. Dann hast du das gute Charakter-Development von ihm. Du hast Tante May, die immer großartig ist. Du hast mit Doc Ock eigentlich einen der besten Bösewichte, auch hervorragend gespielt. Müller war fantastisch in dem Ding, das stimmt, ja. Ich glaube, ich habe den ersten Teil, was habe ich ihm gegeben? 7,5, dann gebe ich den 8,5, ganz ehrlich. Weil ich finde, dass es einer der besten Spider-Man-Filme ist. Da schließe ich mich an und ich gebe ihm nur konstanten 7. Absolut. Großartiger Film. Markus? Tatsächlich, also ich kann mich dem fast nahtlos anschließen. Ich finde es tatsächlich von den drei auch den besten. Das Einzige, was ich ihm ankreiden muss, ist das, was ich bei diesen Spider-Man meistens immer ankreide, dass mir der Bösewicht zu knapp kommt. Also für das, wie geil sie ihn aufgebaut haben, was für einen Twist sie ihm reingedonnert haben und wie geil ich auch diese Arme finde, auch wenn die wenigsten sind. Hey, dafür kriegen wir im nächsten Teil 3 Villains. Alles gut. Ja, yay! Da reden wir beim nächsten Mal drüber, da habe ich auch was zu meckern. Oh Gott. Da haben wir alle zu meckern, alles gut. Ja. Ah, das wird super. Ich freue mich jetzt schon mit drauf. Mit Abstand für mich dann der schlechteste, aber zurück zum Guten. Also für mich tatsächlich mit Abstand der beste, die nervtötendste Figur für mich eindeutig MJ. Also die war für mich wirklich der Hate-Character. Furchtbar. Ich habe sie absolut durch Spider-Man 2, also durch diesen Film, zu hassen gelernt. Ich mochte sie vorher. Ich fand sie eigentlich immer, wow, Peter und sie passen voll gut zusammen. Und diesen Film hat mir dann einfach wieder die 90er-Jahre Cartoon-Show gucken, da magst du MJ. Ja, oh, die war so gut. Hier ist er einfach nur manipulativ, selbstsüchtig und das Einzige, was interessiert, ist sie. Alle anderen sind scheißegal. Aber für mich deswegen so ein Eye-Opener, weswegen ich es auch mit der 90er-Jahre Cartoon-Serie nicht mehr richten kann. Es erklärt für mich wunderbar, warum MJ und Peter nie richtig was anfangen. Weil sie einfach eine Punkt ist, die nichts anderes will als einen Hero. Die will keinen Freund, die will keine Beziehung, die will einen Helden. Und sonst nichts. Aber darauf steht furchtbar. Sie dann auch wieder nicht. Aber ansonsten, die weiß nicht, was er will. Tante May, meine Heldin der Herzen. Tante May, also, best Girl. Die braucht Tante May, beste Superheld. Aunt May ist der beste Superhero. Also wenn sie ein bisschen getröstet werden, wäre so gern. Nein, das ist Spaß auf die Seite, aber tatsächlich Tante May, best Character für mich. Im gesamten Film. Sie ist die beste Tante May von allen Spider-Man-Filmen. Ja. Ja. Und das ist das, was ich noch ergänzen kann, neben dem besten Doc Ock. Also Aunt May macht halt das Richtige. Sie wird pro Inkarnation von dem Film immer jünger. Ja, alles sehr richtig weird gemacht, oder? Sehr weird. Es gibt mehrere besonders, es gibt mehrere alternative Timelines übrigens, in dem auch die gute Aunt May zur Superheldin wird. Das auch gibt's auch tatsächlich. es sind Comics, selbstverständlich gibt's das. Es gibt alles. Naja, wenn es so ein One-Shot ist, ja. Es gibt ein What-If-Comic, What If Aunt May Became a Superhero. Da gibt es unter anderem Golden Oldie, wo sie dran steht im Anzug von Tony Stark. Dann die Ant-Aunt, also als Ant-Man. Und The Silver Aunt, Silver Auntie als Silver Surfer. Aunt als Silver Surfer, yeah! Oh, schon ziemlich gut. Aunt May als Silver Surfer, die hätte Galactus im Griff. Ohne Witz. Und es gab selbstverständlich gab es auch eine Zeit, wo Aunt May Spider-Man war. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie sie Galactus auf die Hand klatscht. Nein, diesen Planeten nicht. Nein, ist gefälligst dein Müsli auch nicht wieder. Ich weiß nicht, tatsächlich. Ja, sorry, ich wollte euch nicht unterbrechen. Alles gut. Ich wollte nur so zum Abschluss noch sagen, ich weiß leider nicht mehr, was ich dem ersten gegeben habe. Aber definitiv nichts über Mittelmaß. Du hast ihm, glaube ich, sogar nur eine 6 gegeben, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube auch. Aber tatsächlich für mich Spider-Man 2 trotz Abzüge eine fast 9 mit 8,5. Nice. Die 9 hätte es gegeben, wenn Doc Ock nicht nur geil inszeniert gewesen wäre, sondern auch richtig dran gekommen wäre. Und merkt euch, ein Gegner ist genug. Das werden wir dann demnächst widerlegen, wenn wir reden das nächste Mal nämlich über Spider-Man 3 oder auch wie ein Studio eine richtig gute IP einfach mal zerstören kann. Sehr schön. Ich danke euch vielmals, dass ihr beiden hier wart, um mit mir über Spider-Man 2 zu reden. Jederzeit. Immer wieder gern. Hervorragend. Und wie gesagt, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es endlich heißt Dancing. Mit einer der besten Dance-Szenen der Filmgeschichte in Spider-Man 3. Macht's gut.